Zurzeit erweitert sich in Südkorea der Kampf der Arbeiter um das Existenzrecht. Nach einer Meldung der südkoreanischen Nachrichtenagentur Dynamis führte die U-Bahn-Gewerkschaft Busan am 21. Oktober einen Streik gegen die von der Regierung geplante Einführung der Jahresprämie-Gehaltszahlung durch. Wie die südkoreanische Online-Zeitung MinPlus berichtete, begann die Kampfdirektion für Peng Nam-gi am 16. Oktober die Unterschriftensammlung für die Einführung der Sonderstaatsanwaltschaft zur Klärung der Wahrheit über die Gewaltanwendung gegen den Bauern Peng Nam-gi und zur Bestrafung der Verantwortlichen.